Antwort auf Herrn Falbs Besprechung meines Buches Geist und Judentum in der Deutschen Zeitung. Eigentlich war es ursprünglich meine Absicht, Herrn Falb mit allen übrigen meiner zahlreichen Widersacher und Kritiker im Vorworte zur zweiten Auflage von Geist und Judentum zu erledigen. Aber da er dem deutschen Bücherboten aus meiner Mitarbeiterschaft einen Vorwurf macht und dessen mir so ungemein sympathische Bestrebungen hierdurch gefährdet, weil dessen Schriftleitung bekrittelt und missbilligt erscheint, so erblicke ich meine Aufgabe darin, was ich Herrn Falb zu sagen habe, an dem von ihm für mein Auftreten beanstandeten Orte auszusprechen. Herr Falb und ich sind nicht mehr völlig unbekannt miteinander. Hat er doch anlässlich meines Vortrages »Deutscher Geist oder Judentum« in Berlin im Januar 1919 in der Deutschen Tageszeitung durch ein eingesendet beanstandet, ich hätte in meinem Vortrage behauptet, der Deutsche solle aus den Juden von nun an seine Beamten anstelle der bewährten Alten machen, welch sonderbaren Vorschlag er aus meiner Ansicht heraus hörte, der bewegliche Geist müsse als ein dem fassenden primären Geiste des Deutschen Beamteter und Untergebener in ihm gebührende Vermittlerrolle spielen, statt, wie es heutigen Tags geschieht, sich zum Herrn und Vergewaltiger über den geknechteten Deutschen emporzuschwingen. Da Herr Falb mit diesem Missverständnisse, wie ich aus Erkundigungen bei zahlreichen Besuchern dieses Vortrages ohne Ausnahme feststellen konnte, völlig isoliert stand, so war und bin ich an ein Missverstehen dieses Herrn derart gewöhnt, dass ich kaum staunte, als ich den Inhalt seiner Besprechung über mich ergehen lassen musste. Um aber mich mit der Fülle von bewussten oder unbewussten Missverständnissen des Herrn Falb näher einzulassen, muss ich ihm vor jeder Darlegung das Zeugnis ausstellen, dass von rein deutscher Seite, wenn nicht entweder Katholizismus oder Judentum ein wahres Verständnis unmöglich machten, es bislang keinem meiner Beurteiler gelungen ist, so gründlich und im Entscheidenden verfehlt an mir vorüber zu kritisieren. Gleich der simple Erklärungsversuch primärer gleich arischer, sekundärer gleich jüdischer Geist zeigt, wie ahnungslos Herr Falb an den Grundgedanken meines Werkes vorüberspekuliert hat, mit Heißhunger nur darauf erpicht, Einwendungen um jedes Preises machen zu können. Nein, Herr Falb, nicht jeder arische Geist ist primär veranlagt. Hätten Sie mein Buch aufmerksam gelesen, so wüssten Sie, dass der sekundäre Geist als Entartung, Abweg und Überreife bei vielen Völkern anzutreffen ist und dass das Judentum als roter Faden oder besser als unzerreißbares Schiffstau sich durch die Geschichte des sekundären Geistes hindurchzieht, dass sich also mithin die unheilvolle Macht des Judentums nur dann und dort entfalten könnte, wo sein sekundär beweglicher Geist beim sekundär gewordenen arischen Geiste jene verhängnisvolle Anknüpfungsmöglichkeit vorfand. Dass mithin die alte Trennung von objektiv und subjektiv nicht die richtigen Aufschlüsse über die geistigen Unterschiede der beiden Rassen gebe, sei nur nebenbei erwähnt und für die Ausführungen eines nächsten Buches vorbehalten. Da aber die Vertreter des deutschen Geisteslebens sich durch sehr sekundäre Geistesveranlagung gemeiniglich auszeichnen, so werden auch alle folgenden Missverständnisse bei Herrn Falb nicht weiter verwunderlich sein. Gleich die Behauptung, dass Herrn Falb, ich erkläre, trotz alledem sei es möglich, dass ein Jude aus seinem Judentum austreten und zum echten Deutschen werden könne, zeigt, dass er sich nicht einmal die Mühe genommen hat, die den drei Teilen meines Buches vorgesetzten Leitsprüche zu lesen. Denn der Satz »Keiner wird, was er nicht ist« steht in so schreiendem Gegensatz zu Herrn Falbs Wiedergabe meines Buches, dass ich, derlei zu verknüpfen, wirklich entweder der größte Dummkopf oder aber ein ganz abgefeimter Schwätzer und Schwindler sein müsste, der auf die Dummheit und Verwirrbarkeit deutscher Leser zu rechnen wagt. Da ich aber ansonsten wirklich nur rechtschaffen und klardenkende Leser voraussetze und wünsche, so sei diesem Kritiker aufs Deutlichste widersprochen. Nein, krampfhafte Überwindungsversuche ergeben niemals ein Sein, immer nur ein Scheinen, was unser zweiter Leitspruch »Keiner ist, was er nur erscheint« auf das Deutlichste bekundet, ein Gedanke, welcher schier auf jeder Seite des zweiten Teiles jenes Buches aufblitzt. Und mithin ist es auch nicht Befreiung und Abschüttelung vom sekundär beweglichen Erbteil, das die echte Entsklavung ermöglicht, sondern eben nur angeborener primärer Geist. Und wenn Herr Falb es beanstandet, dass ich es nicht meines Amtes finde zu erforschen, wie sich solcher Funke unter der Asche der Versklavung erhalten konnte, so hätte er die aus meinem Briefe an Werner Sombart zitierte Stelle genauer lesen müssen, um die Erklärung für meine Kompetenzverweigerung zu finden. Es heißt nämlich an derselben Stelle, auf Seite 274, nur der liebe Gott ist allwissend. Womit für jeden Verständigen auf das Eindringlichste gesagt war, wie läppisch und geschmacklos es meinerseits wäre, wenn ich primären arischen Geist anders als denn durch mein Leben und meine Schriften zu erweisen versuchte, etwa durch Beigabe elterlicher Porträts und anderer Versuche der Natur hinter ihr Geheimnis zu kommen und zu erweisen, dass der Rassentheoretiker durch Geist und Auge, nicht aber durch fixe Idee ohne fixierende Kontrolle Urteile fällen kann, bei der Unkontrollierbarkeit dessen, was im Laufe der Jahrtausende sich an Rassenmischungen vollzogen haben mag. Während demnach der Leser sehr wohl begreift, dass hier Auskünfte zu erteilen ein groteskes und geschmackloses Beginnen wäre, gelingt es dem Kniffe des Herrn Falb, den Leser seines Artikels glauben zu machen, ich hätte hier ein Wesentliches versäumt. Ebenso sehr aber ist es eine gröbliche Irreführung, bei der schwer zu entscheiden ist, ob sie mangelnder Auffassungskraft oder bewusster Böswilligkeit entspringt, wenn Herr Falb es so darzustellen versucht, als hätte ich zwischen der Eindeutschung eines Chamberlain und Chamisso und dem Deutschtum eines Mannes, der einen echten Entsklavungsprozess durchgemacht hat, ein Gleichheitszeichen gesetzt. Dass es aber in meinem Buche vollständig deutlich geworden ist, dass zur Entsklavung 4 Generationsstadien notwendig sind, während bei kampflos erkannter und anerkannter Artgenossenschaft die Verpflanzung in neues Erdreich bereits in der ersten Generation gelingt, so ist mein Satz, was dem einen recht ist, ist dem anderen billig, wohl für jeden, der deutschen Sprache mächtig ist, so zu verstehen, dass genau wie der Artgenosse die Verpflanzung in der ersten Generation vollwertig beanspruchen kann, der Ingenuus, also der Eingeborene, vollwertige Gleichberechtigung nach abgelaufenem Entsklavungsprozesse verlangen kann und muss.